Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Viertes Buch, Romantik und Liberalismus. Vom Wiener Kongress bis zum Deutsch-Französischen Krieg. Willkommen zur 101. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Diesmal ist der Programmplatz wieder bis zur letzten Sekunde gefüllt. Laufende Hörer und Hörerinnen können die lange Route wählen und ich mich kurz fassen. Sendungsgast ist Joachim Losehand. Alles Übrige wird sich wie von selbst erhellen. Nikolsburg. Die erhebliche Schwächung der Landfront gegen Italien ermöglichte es Garibaldi in Südtirol mit seinen Freischaren einzubrechen, die zwar zurückgeworfen wurden, aber gleichwohl eine dauernde Bedrohung Triens bildeten. Die Truppen Benedeks hatten sich um Pressburg mit der inzwischen eingetroffenen Armee Erzherzog Albrechts vereinigt, aber diese immerhin ansehnliche Streitmacht war der preußischen aller Voraussicht nach nicht gewachsen. Zudem trug Bismarck keine Bedenken, durch General Klapka aus ungarischen Kriegsgefangenen eine Legion bilden zu lassen, die zur Insurgierung Ungarns bestimmt war. Die einzige Hoffnung war ein energisches Eingreifen Napoleons. Dieser trat denn auch alsbald hervor, aber kurzsichtigerweise nicht, um Österreich zu decken, sondern um sich bei der voraussichtlichen Aufteilung Deutschlands einige Stücke zu sichern. Er verlangte, aber ohne Nachdruck, in unpräzisen Andeutungen und von Tag zu Tag in anderem Ausmaß Kompensationen in Westdeutschland, Mainz, die Pfalz, Saarlouis, Saarbrücken. Ihm schwebte dabei als Modell seine italienische Politik von 1859 vor, wo er für seine Zustimmung zur Einigung Nizza und Savoyen einkassiert hatte. Bismarck verstand es, auf seine dilatorische Methode ihn so lange hinzuhalten, bis die Friedenspräliminarien zu Nikolsburg unterzeichnet waren. Eine Einwilligung zur Annexion deutscher Gebiete war natürlich für Preußen nicht zu denken. Es hätte dadurch alles Vertrauen in Deutschland eingebüßt. Aber noch Jahre nachher sagte Bismarck, Napoleon habe einen schweren Fehler begangen, als er während des Böhmischen Krieges versäumte, Belgien als Pfand zu besetzen. Übrigens war Frankreich danach keineswegs in der Lage, Preußen mit Aussicht auf Erfolg entgegenzutreten. Es konnte, durch das mexikanische Abenteuer geschwächt, am Rhein nicht einmal eine ebenso starke Armee aufstellen wie 1859 in Italien. Und selbst dies hätte Wochen in Anspruch genommen. Das preußische Heer hingegen war mobil und ergänzte sich täglich durch neue bedeutende Aushebungen. Moltke hatte denn auch dezidiert erklärt, dass er sich einem Dreifrontenkrieg gewachsen fühle. Gleichwohl sprach vieles für einen möglichst baldigen Friedensschluss. Jeder Tag steigerte die Gefahr einer Einmischung der Neutralen, nicht bloß Frankreichs. Zar Alexander redete bereits von einem Kongress. Die Cholera griff im preußischen Heer bedenklich um sich und mit Italien war nach den Niederlagen und der Abtretung Venedigs nicht mehr lange zu rechnen. Wie weit Österreich, wenn man es zu einem Verzweiflungskampf trieb, sich aufraffen würde, war nicht abzuschätzen. Es hatte in den napoleonischen Kriegen mehr als einmal bewiesen, dass es gerade als geschlagener Gegner gefährlich war. Selbst Moltke schrieb an seine Gattin, ich bin sehr dafür, die erreichten Erfolge nicht aufs Spiel zu setzen, wenn das irgend vermieden werden kann. Die Hauptsache aber war, dass die immerhin denkbare Zertrümmerung Österreichs gar nicht im preußischen Interesse lag. Es ist allbekannt, mit welcher Zähigkeit und Umsicht Bismarck für den Hauptgegner die denkbar glimpflichsten Bedingungen durchsetzte. Die Wünsche des Königs gingen auf Ansbach und Bayreuth, die alten Stammsitze der Hohenzollern, die von Napoleon I. zu Bayern geschlagen worden waren, das österreichische Schlesien und den deutschen Nordwestrand Böhmens mit Eger, Karlsbad, Teplitz, Reichenberg, ferner auf Annexion ganz Sachsens, der sich Franz Josef als Gentleman ebenso nachdrücklich widersetzte wie der Abtretung eigenen Gebiets. Seine Zustimmung zu den Vorschlägen Bismarcks gab der König schließlich in einem Bleistiftmarginale mit den bitteren Worten: Nachdem mein Ministerpräsident mich vor dem Feinde im Stiche lässt und ich hier außerstande bin, ihn zu ersetzen, sehe ich mich zu meinem Schmerze gezwungen, nach so glänzenden Siegen der Armee in diesen sauren Apfel zu beißen und einen so schmachvollen Frieden anzunehmen. In diesem erkannte Österreich die Auflösung des Deutschen Bundes an, gab seine Zustimmung zu einer Neugestaltung Deutschlands, trat seine Rechte auf Schleswig-Holstein an Preußen ab und willigte in den Annexion Hannovers, Kurhessens, Nassaus und Frankfurts. Das auf diese Weise um etwa ein Viertel vergrößerte Preußen trat an die Spitze des Norddeutschen Bundes, dem Sachsen, Mecklenburg, Oldenburg, Braunschweig, Oberhessen, die thüringischen und alle übrigen nördlich des Mains gelegenen Staaten beitraten. Der ungarische Ausgleich. Die größten Vorteile aus der österreichischen Niederlage zog Ungarn. 1867 schloss Franz Deák mit dem Ministerpräsidenten Beust den Ausgleich, aufgrund dessen die österreichisch-ungarische Monarchie konstituiert wurde. Franz Josef hieß von nun an Kaiser von Österreich und apostolischer König von Ungarn. Dieses erhielt ein eigenes Parlament und Ministerium. Gemeinsam waren von nun an nur noch auswärtige Politik, Heer, Staatsschuld, Münz- und Zollwesen. Die Krönung des Königspaares fand in Ofen statt, unter bunten und barbarischen Zeremonien. Die Ungarn, bisher so lange unterdrückt, machten es nun mit den Minoritäten ihrer Reichshälfte, den Deutschen, Rumänen, Slowaken, Serben, Kroaten, ebenso, indem sie sie gewaltsam zu magyarisieren suchten. Hingegen wurden die konfessionellen Minderheiten, Protestanten, Griechen, Juden, loyal behandelt. Das Land, einer der reichsten Getreidespeicher Europas, nahm alsbald einen bedeutenden wirtschaftlichen Aufschwung, während es sozial und kulturell sich nicht merklich weiterentwickelte. Der Großgrundbesitz erdrückte den Bauernstand und noch um die Jahrhundertwende war jeder zweite Ungarn ein Analphabet. Die Hauptstadt Budapest stieg zu blendendem, obschon schwindhaften und basarmäßigem Glanz empor. Auch den cisleitanischen Ländern wurde eine Verfassung gewährt und an die Spitze der Regierung trat ein Bürgerministerium. Diese Entwicklung charakterisierte Bismarck im preußischen Landtag mit den schneidend klaren Worten: Österreich ist durch eine langjährige Zurückhaltung in die Lage gebracht worden, heute mit demjenigen Liberalismus Epoche zu machen, der bei uns in der Hauptsache schon seit 20 Jahren, in vielen seiner Teile bereits seit 50 Jahren, zu einem überwundenen Standpunkt gehört. Der lokalisierte Weltkrieg. Derselbe Bismarck sagte im Jahr 1867 zu Karl Schurz: Jetzt ist die Reihe an Frankreich. Ja, wir werden Krieg bekommen und der Kaiser der Franzosen wird ihn selbst anfangen. Ich weiß, dass Napoleon III. Persönlich friedliebend ist und uns nicht aus eigenem Antriebe angreifen wird, aber er wird dazu durch die Notwendigkeit, das kaiserliche Prestige aufrecht zu erhalten, gezwungen werden. Unsere Siege haben es in den Augen der Franzosen sehr herabgesetzt. Er weiß das und er weiß auch, dass das Kaiserreich verloren ist, wenn es sein Prestige nicht schnell zurückgewinnt. Unserer Berechnung nach wird der Krieg in 2 Jahren ausbrechen. Wir müssen uns darauf vorbereiten und das tun wir auch. Wir werden siegen und das Ergebnis wird gerade das Gegenteil von dem sein, was Napoleon anstrebt. Deutschland wird seine Einigung vollziehen, außerhalb Österreichs, und er wird selbst am Boden liegen. Genau so traf es ein. Gleich nach Beendigung des Krieges erhob sich das Geschrei Revanche pour Sadowa, womit die Franzosen Königgrätz bezeichneten, offenbar, weil sie diesen Namen nicht aussprechen können. Napoleon erkannte, dass er die Situation nicht ausgenützt hatte, andererseits aber der lärmenden öffentlichen Meinung etwas geboten werden müsse, und er trat nun, nachdem Belgien verpasst war, mit der um vieles bescheideneren Forderung nach Einverleibung Luxemburgs hervor. Es gelang ihm tatsächlich, vom König der Niederlande einen Verkaufsvertrag zu erreichen. Dem aber trat Bismarck entgegen und die 1867 nach London berufene Konferenz der Großmächte, denen nunmehr auch Italien zugerechnet wurde, bestimmte, dass Luxemburg fortan ein selbstständiges Großherzogtum sein solle, dessen Neutralität von ihnen gemeinsam gewährleistet werde. Dieser diplomatische Erfolg Preußens rückte den Krieg bereits in sehr bedrohliche Nähe. Indes war Napoleon sich über das Risiko eines Zweikampfs vollkommen klar. Wir können, sagte er, einem Kriege nur entgegensehen, wenn wir die Hände voller Bündnisse haben. Von 1868 bis 1870 wurden darüber Verhandlungen gepflogen. Erzherzog Albrecht erschien in Paris und führte Pourparlers über eine Militärkonvention. Wiederum wurde Frankreich für den Fall, dass Österreich Schlesien und die Hegemonie über Süddeutschland gewinnen sollte, das linke Rheinufer angeboten. Auch Italien wurde sehr umworben. Österreich versprach im Südtirol und die Isonne zur Grenze, Frankreich, Nizza und Tunis, wozu es noch freigebig den schweizerischen Tessin fügte. Doch war das Haupthindernis einer Tripelallianz Rom, das sowohl Österreich wie Frankreich in den Händen des Papstes zu lassen wünschte. Auch in Süddeutschland bestanden Sympathien für Frankreich aus Rheinbundserinnerungen, wie Bismarck sagt. Und mehr noch Antipathien gegen Preußen, in Württemberg aus demokratischen, in Bayern aus klerikalen Tendenzen. Andererseits hatte es aber Bismarck verstanden, durch Verlautbarung der annexionistischen Pläne Napoleons gegen ihn auch im Süden Stimmung zu machen und bereits im August 1866 mit Baden, Bayern und Württemberg Schutz- und Trutzbündnisse geschlossen, die er 1867 veröffentlichen ließ. Zweifellos in pazifistischer Absicht. Immerhin rüstete man in Österreich und spielte mit dem Gedanken eines Bündnisses, in das Italien sich vielleicht doch hätte hineinreißen lassen, Dänemark unter allen Umständen eingetreten wäre. Diese Möglichkeiten gewannen mit jenem Jahr, das Österreich zu seiner Regeneration zur Verfügung stand, an Wahrscheinlichkeit. Hingegen war es mehr als unwahrscheinlich, dass Russland, Preußen wohlwollend und verpflichtet, Österreich und Frankreich seit langem feindlich, einer Aufteilung Mitteleuropas unter diesen beiden rückzusehen werde. Wenn Bismarck daher durch sein keineswegs herausforderndes, aber festes Auftreten den Ausbruch des Kampfes nicht hinausgeschoben hat, so hat er damit nur einen vollkommen unvermeidlichen Krieg lokalisiert und eine allgemeine europäische Konflagration vermieden. Die spanische Bombe. Während bei den meisten großen Kriegen die Schuldfrage einen ewigen Streitpunkt bildet, lässt sie sich bei diesem von jedem unvoreingenommenen Beurteiler ganz unzweideutig beantworten. 1868 war die Königin von Spanien durch einen Aufstand vertrieben worden. Die Cortes beschlossen, dem Erbprinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen die Krone anzubieten. Dieser war katholisch, väterlicherseits der Enkel einer Murat, mütterlicherseits der Enkel der Stephanie Bornet, der Adoptivtochter Napoleons I. Außerdem war die Berufung seines Bruders auf den rumänischen Thron von Napoleon nicht nur geduldet, sondern sogar protegiert worden. Die Kandidatur hatte also gar nichts Verfängliches. Bismarck befürwortete die Annahme, weil er sich von ihr für Deutschland handelspolitische und diplomatische Vorteile versprach, indem er fand, dass diese Konstellation eine spanische Fliege im Nacken Napoleons bedeutet. Es lässt sich aber auch die Vermutung nicht von der Hand weisen, dass er in dieser Verwicklung eine willkommene Gelegenheit erblickte, den Krieg zu einem günstigen Zeitpunkt und aus einer Ursache herbeizuführen, die Frankreich als Friedensbrecher erscheinen ließ. In der Tat verursachte die spanische Bombe in Paris ein ungeheures Getöse. Der Minister des Äußern, der Herzog von Gramont, ein typischer Diplomat, selbstgefällig, uninformiert, phrasengebläht, kurz, wie Bismarck einfacher sagte, ein Rindvieh, erklärte im gesetzgebenden Körper, Frankreich könne nicht dulden, dass durch die Erhebung eines Hohenzollern auf den Thron Karls V. das Gleichgewicht in Europa gestört und die Ehre Frankreichs gefährdet werde. Andernfalls, schloss er, werden wir unsere Pflicht zu erfüllen wissen, ohne Zögern und ohne Schwäche. Thiers, der während dieser Worte den Sitzungssaal betrat, rief entsetzt, Mais c'est une folie. Aber sein Protest wurde von enthusiastischem Beifall verschlungen. Am 9. Juli stellte der französische Botschafter Benedetti an König Wilhelm in Bad Ems das Verlangen, dem Prinzen von Hohenzollern die Annahme der spanischen Krone zu verbieten. Der König antwortete, er könne seine Autorität nicht einsetzen, um ihn zum Widerruf seines Wortes zu bestimmen, werde ihn aber andererseits auch nicht davon zurückhalten. Falls er dazu geneigt wäre, wäre er diesem Entschluss nur billigen. Über diese ruhige Haltung des Königs, an der Preußen nicht zu fassen war, herrschte große Wut in den Pariser Blättern. Es wurde die Parole ausgegeben, La Prusse canne, Preußen kneift. Der Pech schrieb, das caudinische Joch ist bereit, die Preußen werden sich darunter beugen. Hätte Preußen zu uns gesprochen, wie wir zu ihm, so wären wir schon lange unterwegs. Und die Liberté erklärte, wird Preußen sich weigern, sich zu schlagen? Nun, dann werden wir es durch Kolbenstöße in den Rücken zwingen, über den Rhein zu fliehen und das linke Ufer zu räumen. Bismarck war mit diesem Geschrei sehr zufrieden. Worauf es mir ankommt, sagte er zu Lothar Bucher, ist, dass wir die Geforderten sind. Ich habe darauf schon als Student immer einen besonderen Wert gelegt. Am 12. Juli sprach jedoch der Fürst Anton von Hohenzollern im Namen seines Sohnes, der in hohem moralischem Verantwortungsgefühl, nicht Deutschland in einen Krieg zu stürzen und gleichzeitig Spanien einen blutigen Kampf als Mitgift zu bringen wünschte, den Verzicht auf die spanische Krone aus. Der König schrieb an seine Gemahlin: Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen, und der französische Ministerpräsident sagte: C'est la paix. Derselben Ansicht war auch Napoleon, aber fügte hinzu: Ich bedauere es, denn die Gelegenheit war günstig. Nun aber begann sich Frankreich in ein Irrenhaus zu verwandeln. Das Publikum, das Parlament, die Presse, die Hofklique, alles fühlte sich noch nicht satisfait. Gramont telegrafierte an Benedetti: Damit diese Verzichtleistung ihre volle Wirkung tue, scheint es mir notwendig, dass der König von Preußen sich ihr anschließt und uns die Zusicherung gibt, dass er nie wieder diese Kandidatur zulassen werde. Ungemein rührend ist das Verhalten des Königs gegenüber dieser Unverschämtheit. Als Benedetti ihm am 13. Juli auf der Kurpromenade das Ansinnen übermittelte, suchte er ihm, obwohl innerlich empört, in durchaus freundlichem und fast bitterndem Tone klarzumachen, dass er eine Unmöglichkeit verlange. Den Hergang dieses Gesprächs schilderte er Bismarck in Kürze in der berühmten Emser Depesche, in der man ihn anheimstellte, sie zu publizieren. Nur ein verbohrter Parteigegner oder ein unheilbarer französischer Chauvinist kann behaupten, dass Bismarck sie gefälscht und in eine Herausforderung gewandelt hat. Er hat sie sogar gemildert, indem er den abfälligen Einleitungssatz »Graf Benedetti fing mich auf der Promenade ab, um auf zuletzt sehr zudringliche Art von mir zu fordern« wegließ, aus Zumutung Forderung machte und entschloss, dass seine Majestät dem Botschafter nichts weiter zu sagen habe, was wie ein Hinauswurf klingt, durch das neutralere »nichts weiter mitzuteilen habe« ersetzte. Er hat sie allerdings um fast ein Drittel gekürzt, zwar ohne irgendetwas von Belang wegzulassen, ihr aber doch dadurch eine schärfere und konzentriertere, epigrammatischere Form gegeben. Er hat sie sozusagen dramatisiert. Und obgleich sie an sich nichts Provokantes enthielt, so musste sie doch auf die französische Psyche so wirken, was Bismarck ganz genau wusste und auch zugab, als er sagte, sie werde den Eindruck des roten Tuches auf den gallischen Stier machen. Die Formulierung war nichts als eine verkürzende Redaktion, wie sie im diplomatischen und journalistischen Leben täglich vorkommt. Dass er aber die Depesche überhaupt veröffentlichte, hat zum Krieg geführt. A Berlin. In der entscheidenden Sitzung des gesetzgebenden Körpers vom 15. Juli, die fast einstimmig die Mobilmachung beschloss, war man über den genauen Wortlaut der Emser Depesche noch gar nicht unterrichtet. Die wenigen Deputierten, die ihre Vorlegung abwarten wollten, wurden Traître und Prussien genannt. Noch schlimmer war ein zweiter Punkt. Der König hatte nämlich mit Benedetti noch nach dessen Abweisung in dem reservierten Salon des Emser Bahnhofs eine Unterredung gehabt, woraus hervorging, dass er die Verhandlungen nicht für unwiderruflich abgebrochen ansah. Dies wusste Gramont und verschwieg es geflissentlich. Frankreich wollte den Krieg und ließ sich daher leicht einreden, dass Preußen ihn wolle. In ganz Preußen wollte ihn aber niemand außer Bismarck und auch dieser nur in einer Form, die Frankreich ins Unrecht setzte. Und wäre Frankreich nicht Frankreich gewesen, so hätte er ihn in gar keiner Form gewollt. Dies ist die scheinbar verwickelte, im Grunde aber höchst einfache Wahrheit. Die Ursache des Krieges, sagte der englische Gesandte, ist die Volksstimmung. Die Kammer, schrieb ein französischer Journalist, gleiche einer leidener Flasche. Die Kreise des Handels, der Industrie, der Finanz waren wie zumeist in Frankreich gegen den Krieg, ebenso das politisch desinteressierte flache Land. Die Kaiserin hielt ihn für notwendig, um ihrem zärtlich geliebten Sohn den Thron zu sichern und stellte sich ihn als einen militärischen Spaziergang von wenigen Wochen nach der Analogie von Solferino vor. Der Kaiser war wie immer schwankend. Einerseits erkannte er die Gefahr, andererseits machte er sich optimistische Vorstellungen von der Haltung Österreichs und Süddeutschlands. Die militärischen Zirkel brannten darauf, das Chassepot-Gewehr und die Mitrailleuse zu bewähren. Die Salons schnupperten nach Sensation. Die Presse brannte ihre erprobten Feuerwerkskörper ab. Echt französisch mischte sich in das Gewölk aus Größenwahn, Gedankenlosigkeit und Ressentiment die erotische Fantastik. De Gaulois versprach, Die Turcos würden Wagen voller Frauen nach Frankreich bringen. Interessant war der Krieg aber nur in Paris. Frankreich war wieder einmal die Marionette seiner Zentralisation, das Opfer der Vie tentaculaire. Und von der Madeleine bis zum Bastilleplatz erklirrte der Ruf: A Berlin, a Berlin! Joachim, vielen herzlichen Dank fürs Lesen zunächst. Hast du zu Egon Friedell persönlich einen Bezug? Nein. Zu Egon Friedell und seinem Werk nicht im geringsten, außer vielleicht zum Typus dieses Historikers oder zum Typus des Werkes, also dieser fast schon episch angelegten, aus heutiger Sicht vielleicht etwas größenwahnsinnigen Projektierung, eine Kulturgeschichte der Neuzeit darstellen zu wollen. Das wäre der einzige Bezug, muss ich zu Schande oder ganz neutral zugeben, den ich angeben könnte. Das heißt, das war eben deine erste Begegnung mit dem Text? Im Zusammenhang mit der heutigen Lesung, ja. Ich habe die Gelegenheit genutzt, mich dem Text über meinen Abschnitt hinaus zu nähern und habe festgestellt, dass er im Grunde genommen weit weniger verspricht, als er dann hält, nämlich er bringt auch Abschnitte oder immer wieder Querverweise auf völlig andere Epochen und andere Gegenstände, die mit der Neuzeit natürlich in gewissem Maße historisch was zu tun haben, aber für sich genommen auch immer wieder einen Blick auf andere, auf frühere Epochen lenken. Und das ist natürlich was, was die Lektüre für jemanden, der sich in der Neuzeit weder besonders auskennt, noch sie besonders schätzt vielleicht oder sich besonders interessiert dafür, eigentlich auch sehr wertvoll machen kann. Und ich versuche jetzt einmal diesem Anfang auch irgendwie ein fortdauerndes Interesse nachfolgen zu lassen. Tatsächlich. Dir dürfte dieses scheinbar assoziative Hin- und Herspringen zwischen Epochen und Personen also gefallen zu haben. Scheinbar deswegen, weil ich unterstelle, dass Friedell hier eine wohlkalkulierte Dramaturgie verfolgt. Ich weiß nicht, ob man ihm unterstellen kann, dass es wohlkalkuliert ist. Es sind Assoziationen, glaube ich, die sich beim Nachdenken und beim Schreiben eigentlich aufdrängen einfach. Und man versucht, dem nachzugehen, und wenn man sie für plausibel hält, dann geht man weiter nach und hält sie vielleicht fest. Also ich würde nicht sagen, dass alles von dem, was er jetzt da schreibt, einen durchkomponierten und damit auch durchkalkulierten Charakter hat, aber eben auch in diesem nicht rein beliebig anekdotischen Stil oder in diesem rein beliebigen Aneinanderreihen oder immer wieder hin und her springen oder auch mit persönlichen Wertungen einzuflechten, die aus heutiger Sicht völlig obsolet sind eigentlich oder überhaupt ganz unerwünscht seitens des Historikers, dass er damit eigentlich nur seinem eigenen Gefühl und seinem Interesse folgt. Und das macht das Buch und das macht natürlich dann den ganzen Text, besser gesagt, eigentlich zu dem Erlebnis, der er darstellt. Tatsächlich, ja. Das ist eigentlich ein Stil, der mir wirklich gut gefällt, und ich freue mich, zu Friedell keinen Bezug gehabt zu haben, weil ich damit sagen kann, jetzt habe ich einen. Ich habe nicht den ganzen Text natürlich, die ganze Kulturgeschichte, aber ich würde sagen, oder ich behaupte, dass die Art und Weise, wie dieser Text geschrieben wurde, von dem, was ich immer wieder gelesen habe jetzt, also was mich interessiert oder welche Abschnitte, dass das in der Art und Weise, wie es geschrieben wurde, wie es gedacht wurde, dass das schon was Konsistentes hat. Also im Stil und damit auch, also nicht nur im Wortstil jetzt, also als stilistisches Mittel, sondern in der Art und Weise, wie an die Historie, an die Geschichte herangegangen wird, nämlich auch durch die Assoziation mit etwas, das davor passiert ist. Oder das auch ein bisschen abseits ist vielleicht von dem, was man unmittelbar vermuten würde, wenn man also die strenge Geschichtswissenschaft nach heutigem Maße stark betreibt. Bist du auf deiner bisherigen Reise durch den Text einem Gedanken begegnet, der dir besonders gut gefallen hat? Was ich spannend finde, darauf hast du mich gebracht, das war die Frage, wie Friedell Philosophen sieht oder was er sich über Philosophen so für Gedanken macht. Also ich habe so nach verschiedenen Philosophengestalten ein bisschen gegraben, und sein Urteil über Philosophen oder was ein wirklicher Philosoph ist, herauszubekommen oder zu sagen, ein Philosoph nach Egon Friedel ist Doppelpunkt, Definition an, das ist nicht ganz einfach. Er macht das immer an sehr unterschiedlichen Dingen fest, aber in jedem Fall ist es nicht eine übliche oder Art von akademischer Definition. Also das, was man so in der Moderne hat, beispielsweise heutzutage ein Philosoph ist in der Regel entweder ein weitergebildeter Intellektueller, wobei ein Intellektueller eben meistens jemand ist, der zwar ein Fachgebiet hat, aber sich in allem anderen auch anheischt, sich auszukennen. Heutzutage sind Philosophen meistens Akademiker eben. Und die haben studiert und am besten auch Philosophie studiert. Und das heißt, sie kennen sich vor allem in Philosophiegeschichte aus oder sind überhaupt eigentlich Philosophiehistoriker und weniger selber Philosophen. Also jetzt ohne da irgendwelche Stallbeschmutzung betreiben zu wollen oder so diese übliche Wissenschaftsschelte zu läuten. Glaubst du, dass Philosophie, also das Philosophieren und Philosophie betreiben überhaupt unterrichtbar ist? Im Sinne von schlagt eure Hefte auf und schreibt's mit, glaube ich nicht. Aber im Sinne von kommt's mit und begleitet mich unter Umständen schon. Gibt natürlich unterschiedliche Ansätze, wie man jetzt, was weiß ich, an Themen herangeht, sei es diese Gesprächsführung, wie es Sokrates oder Platon durch Sokrates betrieben hat. Wie es ja auch im Dialog sozusagen das klassische griechische Verfahren war, also dass im Grunde nicht der Lehrer selber gesagt hat, was Sache ist, sondern dass der Schüler, dass die Schüler eben die Adepten von sich aus im Grunde genommen einen Weg gefunden haben und die Lehrer ihnen den Weg gewiesen haben in gewissem Maße oder zumindest gezeigt haben, wo er losgeht. Und man gemeinsam einen Weg gegangen ist. Bist du bei Friedel schon einem Gedanken begegnet, der dich irritiert hat oder dir vielleicht gar missfallen hat? Nicht einem Gedanken, aber er ist manchmal in Dingen sehr ausführlich, also wie jetzt in der Beschreibung, also der Vorbereitung zu diesem deutsch-französischen Krieg. Also in solchen Dingen plötzlich ausführlich oder zählt dann diese Sachen auf, von denen ich sage, naja gut, das ist jetzt so Schulweisheit oder das sind so Schuldinge, eins nach dem anderen, die er zwar würzt, zum Teil auch mit leicht gesalzenen Ressentiments, so könnte man das interpretieren, nicht? Vielleicht liegt das auch am 21. Jahrhundert, da man ja da auch drin sehr geschult ist, aber so mit einer Art von, naja, Sexismus vielleicht auch. Also ich meine nicht, weil das, was da über die Franzosen gesagt wurde, dass sie nur darauf warten, dass irgendwelche Weibsbilder dann angekarrt werden als Kriegsbeute. So typisch französisch soll das sein. Naja gut, das mag die Zeit sein, das kann auch natürlich sein, dass man sich's heute nur verkneift zu sagen und zu schreiben, aber in Wirklichkeit oder tatsächlich nach wie vor denkt. In der Passage, die du gelesen hast, fällt auf, dass Friedel die Kriegsgründe eigentlich darstellt als eine Frage von Höflichkeiten und emotionalen Befindlichkeiten, wenn er davon spricht oder schreibt, dass der König praktisch rührend bemüht gewesen sei, da um Kalmierung, aber das halt nicht gefruchtet hätte. Ist das nicht ein bisschen, wie soll ich jetzt sagen, einfacher als einer Kapazität wie Friedel zustehen würde im Gedankengang? Ich würde es anders, also genau jetzt dieses Rührende oder dieses so, naja, so ein bisschen gemütlich Wirkende, so was auch so an Franz Josef erinnert, mir bleibt auch nichts erspart oder irgendwie was in der Art. Ich würde das anders interpretieren. Es ist eher sozusagen solche Wendungen oder solche kurzen Szenen im Ganzen würde ich eher als das Interesse Friedels wahrnehmen, einen Nahbezug darzustellen und bestimmte Personen, sei es jetzt den preußischen König zum Beispiel, näher heranzubringen an die Leserschaft. Und sozusagen auch hier klar den Gegensatz zwischen den eigentlich sehr menschlichen Preußen und naja, vielleicht so den eher so etwas dünkelhaften Franzosen, die daher stolzieren wie ein Gockel, um das im Bild zu bleiben, um das irgendwie mehr auszugestalten. Andererseits aber, um auf den Kern von dem zu kommen, was du sagtest oder meintest, Geschichte oder die Gründe, warum Kriege passieren, war immer banale Gründe oder meistens banale Gründe. Also wenn man gräbt oder schaut, oft genug ist das Schicksal von Völkern, wenn man so pauschal sagen mag, und dafür wird mich jetzt irgendjemand sicherlich verurteilen oder kritisieren, die ist an der Gnade irgendeines Herrschers gehangen, das Schicksal eines Volkes oder einer Stadt. Also ich glaube nicht, dass es für große Entscheidungen und ein Krieg ist, also gerade ein großer Krieg wäre eine große Entscheidung, aber ein kleiner Krieg ist auch eine kleine Entscheidung, dass man dazu auch immer große Gründe braucht, sondern dass das doch manchmal sehr alltägliche Dinge sind, die sich dann kumulieren und deswegen im Grunde genommen zu bestimmten Ereignissen führen, weil niemand sich dem entgegenwirft oder weil die Leute so im Delirium sind, dass sie nicht sagen, halt und jetzt stopp. Genau das, was er zum Beispiel als Bild brachte von der Deputiertenversammlung mit der Leidener Flasche. Diese Elektrisierung des Augenblicks, im Grunde genommen ein banaler Anlass oder vielleicht viele kleine banale Anlässe. Napoleon im Grunde genommen tatsächlich nicht wirklich, also naja, so entschlussfreudig, auch in anderen Dingen wohl eigentlich gar nicht so der Empereur, der Kaiser in dem Sinne, sondern naja, wäre ja eine gute Gelegenheit gewesen, hat sie nicht ergeben. Gut, das Marginale und das Banale, das sich aufhäuft, das ist meines Erachtens das, das dann oftmals auch zu sehr großen Ereignissen führt. Gibt natürlich auch Gegenstimmen, die Recht haben. Also denken wir an den Ausbruch beispielsweise des Zweiten Weltkriegs. Da sind nicht viele kleine Dinge zustande gekommen, woraufhin dann irgendjemand losgeschossen hat, sondern es ist schon noch unter ganz anderen Umständen entstanden, wie auch viele Eroberungskriege eben unter ganz anderen Bedingungen entstehen. Aber normale Kriege sind das Ergebnis einer langjährigen Entwicklung oder jahrzehntelangen Entwicklung, glaube ich. Wüsstest du einen Krieg zu nennen, der nicht letztlich aus wirtschaftlichen Gründen geführt worden wäre? Nein. Kriege haben immer auch eine wirtschaftliche Dimension. Ganz egal, ob es sich um Religionskriege handelt, also wie die Kreuzzüge. Es kommt natürlich darauf an, auf welcher Ebene die Gründe passieren, nicht? Also diejenigen, die ins Heilige Land gezogen sind, beispielsweise, um an dem jetzt zu bleiben, sind einerseits diejenigen gewesen, die aus wirtschaftlichen Gründen das elterliche Haus verlassen mussten, weil ihnen das Land oder die Grafschaft, in der sie lebten, die sie beherrschten als Söhne, zu eng wurde. Andererseits natürlich hatten sie, wenn wir an den Kinderkreuzzug denken, sehr handfeste religiöse Gründe, also ideologische Gründe, Diese Leute hätten dann jegliche anderen Gründe, wirtschaftliche Gründe und Ähnliches, weit von sich gewiesen und also im Brustton der Überzeugung. Aber nichtsdestotrotz hat jeder Krieg eben auch schlussendlich eine wirtschaftliche Dimension und hat aber auch wieder noch weitreichendere Gründe, immer auch im Lateinischen oder im Römischen das Bellum Justum, der gerechte Krieg. Das ist immer eben auch ein Krieg gewesen, der dann einerseits zwar staatspolitisch gerechtfertigt war, also sozusagen das Sendungsbewusstsein Roms, das die Welt befriedet, ausdrückte, andererseits aber faktisch natürlich das Imperium Romanum eben auch zu einem Wirtschaftsraum, einem Binnenmarkt in gewissem Maße zusammenschmiedete. Aber ist in diesem Zusammenhang eben diese von Friedel postulierte emotionale Komponente nicht einfach Propaganda? Nein, ich würde nicht sagen, das ist Propaganda, das ist emotionale Komponente. Die Menschen sind einfach emotionale Wesen, sie sind sogar weniger verstandesmäßig oder rationale Wesen, denn emotionale Wesen. Das Rationale, es gibt Menschen, die sind rein rational orientiert, die also sehr genau nach Vor- und Nachteilen abwägen und dann in eine Richtung stoßen. Schlussendlich aber, um wirklich etwas zu bewegen zu können, um weite Teile einer Gruppe zu einem Krieg beispielsweise bewegen zu können, hilft keine Vernunft, sondern da helfen nur die Emotionen. Ja, ein Ergebnis der Propaganda? Ja, es ist natürlich ein Ergebnis der Propaganda oder von Propaganda im Sinne von einer Befürwortung. Und man kann Propaganda, wie wir wissen, natürlich ganz rational streuen. Nichtsdestotrotz, dort wo Propaganda als Propaganda erkannt wird, funktioniert sie nicht mehr. Wir sind also bei dieser Frage, ob die Medien eine Wirklichkeit berichten oder sie erzeugen, sie schaffen. Ich bin kein Anhänger der Wir konstruieren uns unsere Wirklichkeit-Theorie. Ich würde doch unterscheiden sozusagen zwischen dem Phantasma, das wir von einer Wirklichkeit haben oder der Fantasie einer Wirklichkeit und der Wirklichkeit als Wirklichkeit. Was man sagen könnte oder worauf ich mich dann noch einlassen würde, wäre, wenn man so vielleicht wie im Theater sich das vorstellt, dass die Zuschauer aus dem Theaterraum in eine Welt entführt werden, in ein Serail beispielsweise oder etwas Ähnliches, aber schlussendlich wird da nicht Wirklichkeit konstruiert, sondern sozusagen es wird eine Fantasie emaniert und auf diese Fantasie lassen sich alle gemeinsam ein. Manche bisweilen werden nicht merken, dass sie sich auf eine Fantasie einlassen und halten das Fantastische für das Wirkliche, also das Konstruierte für das Wirkliche, die Kulisse für den Kern. Aber nichtsdestotrotz räumt man alle Kulissen von der Bühne, steht man am Boden, ist das Ding hoch, schwarz, tief, leer und es hängen Lautsprecher, es hängen Scheinwerfer herum. Und da ist nichts von einem Serail, da steht man auf einer Bühne. Und man sitzt in einem Zuschauerraum und blickt darauf. Also man muss unterscheiden zwischen dem, was einem vorgespielt wird, das Wirklichkeit sei, und der Wirklichkeit selber. Deswegen würde ich nicht sagen, dass Wirklichkeit konstruiert wird oder dass die Presse irgendein Konstrukt verbreitet. Also eine konstruierte Wirklichkeit verbreitet, sondern höchstens einfach nur ein Konstrukt, aber keine Wirklichkeit, wie auch immer sie ist. Das ist für mich schon ein Unterschied hier, den man treffen müsste. Man kann andererseits auch sagen, die Presse oder die Medien, um es jetzt einmal allgemeiner zu sagen, lügt. Oder man bedient sich der Presse oder der Medien oder wessen auch immer, um Lüge zu verbreiten. Die Unwahrheit. Und nicht ein Konstrukt oder irgendetwas, denn auch eine Konstruktion ist eine gewisse Wahrheit, aber eben nur eine sehr begrenzte innerhalb einer gesamten Wirklichkeit. Du hast vorhin einen Ausdruck gebraucht, den ich doch für leicht erklärungsbedürftig halte, nämlich den Ausdruck des normalen Krieges. Naja, im Grunde genommen, eigentlich ist ja Krieg die Normalität in der Menschheitsgeschichte und nicht die Ausnahme. Und das bedeutet für mich, dass bis zu einem gewissen Grade in der Abstufung von Scharmützel über Kampf hin zum Krieg, da einerseits ein System innewohnt, das man beobachten kann, das aber nicht ganz bewusst immer so verfolgt wird, auch wenn es natürlich über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg Regeln für den Krieg gab, aber doch eine gewisse Normalität eigentlich im Kriegsgeschehen vorhanden ist. Also das ist etwas, was wir uns hier zum Beispiel in Österreich oder überhaupt in Mitteleuropa, mit Ausnahme der Länder des ehemaligen Jugoslawiens, nicht so vorstellen können, nämlich dass Krieg einfach tatsächlich zur Normalität gehört und dass es einen normalen Krieg geben kann, insofern als ein Krieg aus immer den gleichen Gründen, in immer der gleichen Art und Weise vonstatten geht. Beispielsweise einen unnormalen Krieg, den man ja auch haben muss, wenn man von einem normalen Krieg spricht, wäre beispielsweise der Zweite Weltkrieg. Das ist ein völlig unnormaler Krieg. Inwiefern? Aufgrund seiner Gründe und aufgrund seiner Ziele, aus denen er geführt wurde. Denn es geht bei diesem Krieg, meine ich, im Unterschied zu allen anderen, lassen wir auch mal die gesamte Industrialisierung der Maschinerie oder des Militärwesens beiseite, ja um Vernichtung, und zwar um komplette und radikale Vernichtung, eine unhinterfragte Vernichtung, und zwar nicht nur eine punktuelle Vernichtung, aus der Notwendigkeit heraus, selbst überleben zu können, bis beispielsweise dann in den Punischen Kriegen bei den Römern der Fall war, die also durchaus als Volk oder als Staatsgebilde um ihr Überleben fürchteten und deswegen auch daran dachten, eben Karthago schlussendlich zu zerstören, sondern es geht hier wirklich um die Position eines Aggressors, die in keinem Maße das rechtfertigt, was die Ziele dieses Krieges und dann auch die Ausweitung dieses Krieges anlangt. Also Krieg wird geführt in der Regel, Land zu erobern oder Land, das man schon besitzt, zu sichern im weitesten Sinne. Das heißt also Errungenschaften zu erwerben oder Errungenschaften zu sichern. Das ist im Zweiten Weltkrieg nicht der Fall. Da geht es nicht um den Erwerb von Errungenschaften im Osten oder sonst irgendetwas, sondern es geht um eine völlige Assimilierung und Niederwerfung und Vernichtung eigentlich. Im Osten jetzt zum Beispiel. Das hat nichts damit zu tun, wie Rom zum Beispiel sein Imperium ausgeweitet hat oder sonst etwas in dieser Art. Und deswegen ist das für meine Begriffe kein normaler Krieg, weil er als völliger Vernichtungskrieg angelegt war. Aber die Ressourcen haben schon eine gewisse Rolle gespielt dabei. Die Ressourcen des Landes ohne die Menschen. Man war daran interessiert, das Land zu gewinnen, also das Volk ohne Raum in Anführungszeichen, wie es genannt wurde, hatte das Interesse, diesen Raum zu gewinnen, aber unter völliger Auslöschung, physischer oder psychischer Auslöschung derer, die in diesem fremden Raum lebten. Und das ist etwas völlig Neues. War das nicht auch mehr Unterwerfung? Und in eine Art Sklaven-Dasein bringen wollen? Aber eine Art von Unterwerfung, die so auch ohne Beispiel ist. Wenn ich an die großen Eroberungszüge der Mongolen denke und an Genghis Khan beispielsweise, er hat nicht alle Städte, die auf seinem Weg lagen, in Schutt und Asche gelegt. Er hat nicht die ganze Bevölkerung einer Stadt, die ihm auf dem Weg lag, versklavt oder getötet, sondern nur diejenigen, die sich ihm widersetzten. Es war nicht gedacht, dass alles mongolisch wird, genauso wenig wie auch im Großreich Darius des Großen alles persisch wurde und die gesamte persische Kultur vom Bosporus bis hinüber zum Ganges oder in die Gangesgegenden rein persisch wurde. Genauso wenig wie auch Alexander der Große oder die Römer eigentlich daran dachten, alles Land in Besitz zu nehmen und die Bevölkerung im Grunde genommen völlig auszuschalten. Ich habe deswegen auch Auslöschen genannt, man könnte es auch Ausschalten nennen, weil natürlich das Ignorieren, dass dort Menschen, Völker lebten, die eine eigene Kultur besaßen, etwas, das man Kultur nennt, das ist etwas völlig Neues gewesen. Also im Sinne von ohne Beispiel eigentlich. Also ich habe das meines Erachtens nirgendwo wirklich beobachten können. Selbst bei den Kriegen gegen die Indianer nicht eigentlich, die ja mit ähnlich großer Härte oder Perfidie zum Teil wohl geführt worden sind. Das ist auch eine ganz andere Ebene, ein ganz anderes Beispiel. Indianerkriege würde ich jetzt auch nicht als normale Kriege bezeichnen, weil es hier durchaus auch um Vernichtung über den Erhalt von schon bereits Besessenen hinausgeht. Aber der normale Krieg lässt den Gegner immer noch wieder zum Verbündeten werden, im Zweifelsfall oder zum untergeordneten Gefährten, aber nicht zum im Grunde genommen reinen Verhandlungsobjekt, über das man nach Beliebigkeit bestimmen kann. Dass man in unseren Breiten den Krieg eben nicht mehr zum Normalen zählt, war, würde ich mal behaupten, in der Generation unserer Großeltern zumindest noch anders. Mag vielleicht auch in der Hoffnung begründet sein, dass man sich vorstellt, dass dieses Stadium überwunden sein könnte und die anderen uns vielleicht irgendwann mal folgen. Was natürlich dünnes Eis ist. Ja, also ich würde da sagen, jede Epoche ist wie ein Raum, in dem es viele Türen gibt und jede Tür führt in eine neue Epoche. Und ich glaube, dass immer hinter einer dieser Türen, durch die man sich dann in die nächste Epoche bewegt, die Barbarei steht. Wir wissen noch nicht, hinter welcher der Türen. also diese Hoffnung, dass es so ist, dass wir Menschen ausgehend von den Erfahrungen, die wir hier in Zentral-Westeuropa machen, wir müssen sehr, sehr, sehr eingrenzen, ist ja nur ein sehr kleines geografisches Gebilde, das überhaupt diese Friedenszeit von über 70 Jahren erlebt hat, erleben durfte, oder jetzt fast 70 Jahren erleben durfte. Diese Hoffnung, glaube ich, ist nicht begründet. Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Es hat auch in der Antike schon unter den Adoptivkaisern sehr lange Phasen des Friedens gegeben und der Prosperität. Und man war sich auch da wohl des ein oder anderen Males fast sicher, dass das Erreichte wirklich ein Reich des Friedens ist und auch ein Reich des Friedens bleibt. Aber es ist nicht so gekommen und es ist kein Reich des Friedens geblieben, sondern nach kurzer Zeit kamen die Völker in Bewegung außerhalb des Reiches und drängten hinein. Ich bin ein jedes Jahr dankbar, von dem ich sagen kann, es hat keinen Krieg gegeben. Und man muss natürlich in gewissem Maße auch sagen, dass terroristische Anschläge auch eine Form von Krieg sind, aber eben eine ganz andere Form von Krieg. Eine Art von Partisanenkrieg, von globalen. Ja, nicht einmal ein Partisanenkrieg ist etwas, das eigentlich einen Anfang und ein Ende hat. Bei den Terroranschlägen, die nur punktuell ja auftreten, also zumindest in unseren Breiten jetzt in Europa, oder in den Vereinigten Staaten, im westlichen Gefilde, ist es anders. Da kann man zwar im Nachhinein sagen, das war eine Epoche von Terroranschlägen, wir aber jetzt müssen sagen, naja, das kann auftreten wie Masern oder was, nicht? Also plötzlich und unerwartet. Und dann ist es auch wieder vorbei. Mag sein, dass es in einer späteren Epoche als ein 100-jähriger Krieg erscheinen wird. Möglich, aber wenn man den 100-jährigen oder die anderen Kriege anschaut, auch der 30-jährige Krieg hat ja lange Phasen der Untätigkeit gehabt, ist es dann doch wieder was anderes. Die Frage ist, was während dieser Epoche tatsächlich noch an Kriegen geführt wird, beziehungsweise wie diese Art von Frieden ausschaut, die wir erhalten können. Ohne Gewalt werden wir Menschen nicht auskommen. Dazu sind wir eigentlich zu wenig ruhig und gelassen und zu kreativ. Im Grunde genommen ist es ein wirklich heikles Thema, man muss da sehr vorsichtig sein. Andererseits aber kann ich auch ziemlich deutlich sagen, dass ich Krieg hasse wie die Pest und im Grunde genommen auch einen jeden, der sich in dieser Richtung engagiert, also für Krieg oder im Krieg, bewusst und freiwillig, genauso sehr verabscheue. Das Schwierige ist natürlich, dass, wie ich schon sagte, Kriege aus banalen Dingen oft entstehen und Dinge sich entwickeln, aber nichtsdestotrotz, das ist eine Seite, die mich am Menschen einerseits abstößt, aber die ich andererseits natürlich auch für ihn voraussetzend anerkennen muss, nämlich, dass er gewalttätig ist. Es gibt ja den Film Equilibrium, Killer of Emotions. Da werden den Menschen Drogen verabreicht, um sie zur Friedfertigkeit zu erziehen oder sie Friedfertigkeit zu halten. Und die Friedfertigkeit hat den Preis der Emotionen. Und damit meines Erachtens auch hätte Friedfertigkeit den Preis der Kreativität. Heißt umgekehrt, wer den Menschen als ein emotionales Wesen möchte, das liebt, trauert, Mitleid, Mitgefühl empfindet, der muss leider auch anerkennen, dass der Mensch ein Tier ist, dass er gewalttätig ist, weil er das ja eben auch aus einer Emotion heraus tut. Bist du schon einem Abschnitt begegnet, in dem Friedel sich der Religion widmet? Ich habe, weil ich mich für das Thema interessiere, einen kurzen Abstecher, aber leider keinen wirklich fundierten Abstecher gemacht, hin zu der kurzen Episode, die er bringt, zum sogenannten Atheismus in der Antike, also der Religionskritik von Diagoras von Melos. Und er hat auch, glaube ich, an einer anderen Stelle genau diese Geschichte des Religionskritikers und ersten Atheisten der Menschheitsgeschichte, wenn man so will, also ersten als solchen überhaupt bezeichneten, auch noch einmal aufgegriffen. Wobei ich mir noch nicht im Klaren darüber bin, wie wir sie im Gesamtkontext einordnen sollen. Wobei allerdings, wer den Diagoras von Melos kennt, steht zumindest im Ruche, sich für die Geschichte des Atheismus zu interessieren, weil der einem nicht so begegnet wie Sokrates oder irgendeiner der anderen Philosophen, seines Naturphilosophen oder Sophisten oder Stoiker oder sonst etwas, weil Diagoras eigentlich auch, soweit ich weiß, keiner wirklichen Schule zuzuordnen war und immer nur eine Randnote ist. Ich bin schon sehr gespannt auf deine weiteren Forschungsergebnisse, weil gerade Friedels, ich möchte sagen, prononcierte Religiosität für mich immer ein großes Rätsel war. Du hast vorher davon gesprochen, dass Friedel gerne Personen herausstellt. Eine solche Herausstellung haben wir soeben erlebt. Würdest du Friedels Huldigung von Bismarck beipflichten? Also ich glaube schon, dass Bismarck eine für seine oder in seiner Zeit herausragende Persönlichkeit war, ein bedeutender Mensch seiner Epoche. Und ganz gleich, ob man jetzt das Ziel, das oder die Ziele, die Bismarck verfolgte und die Mittel, die er, der nun ein Politiker war oder sich für das Politische interessiert und das zu seinem Leben gemacht hat, ob man dem auch beipflichtet oder ob man dem nachfolgt, ganz unabhängig davon. Anerkennt man seine Ziele als für seine Zeit durchaus gerechtfertigt, muss man sagen, dass er der beste Mann für diese Ziele gewesen ist. Wiewohl, er war ein Politiker und hat eben eigene, was heutzutage ja auch eher kritisch beäugt wird, nationale Interessen vertreten, die aber in der damaligen Zeit eigentlich ganz selbstverständlich waren zu vertreten und die auch heute noch vertreten werden, allerdings in der Regel unter dem Deckmantel der Ökonomie. Das heißt also, politische nationale Ziele zu verfolgen steht nicht mehr so im Glanzlicht da, aber nationale ökonomische Ziele zu verfolgen, das ist durchaus etwas, das wir nach wie vor als richtig anerkennen. Wäre Bismarck ein Wirtschaftspolitiker gewesen, würde man ihn heute noch als einen großen und genialen Mann feiern. Er hat nachhaltig das Bild Europas geprägt, bis heute im Grunde genommen. Also alles, was er in die Wege geleitet oder angestoßen hat, ist weitergerollt und hat nicht irgendwo aufgehört. Vieles von dem hat er bewusst getan, manches von dem, wie es in der Geschichte passiert, hat er nur angestoßen und es ist dann von sich aus weitergerollt. Aber als Diplomat oder als Stratege, als politischer Stratege, glaube ich, gab es auch in anderen Epochen nicht viele wie ihn. Kannst du nachvollziehen, weshalb Friedel ihn im vorgezogenen Auftakt zur Eloge als Philosophen bezeichnet? Ja, kann ich. Wir hatten ja schon über die Philosophen gesprochen und sozusagen dieser Auftakt, diese Verbindung, die beiden Philosophen Bismarck und Schopenhauer, dieses Diktum, das hat mich dazu verleitet, nach dem Bild des Philosophen oder dem Bild der Philosophie treibenden bei Friedel zu schauen und dem nachzugehen. Ich glaube, ja, Friedel hat eine ziemlich klare Begründung, warum er Schopenhauer und Bismarck beide als Philosophen bezeichnet. Das ist vielleicht was, was wir nicht nachvollziehen wollen und was wir ablehnen können, aber es ist der Verstand. Es ist der praktische Verstand bei Bismarck und der theoretische Verstand bei Schopenhauer. Und Bismarck war ja auch ein Schriftsteller und auch in der Art und Weise, wie er über die Redaktion Bismarcks der Emser Depesche spricht, zeigt Friedel, dass er dessen Stil und dessen Art und Weise, sich auszudrücken, durchaus sehr, sehr hoch schätzt. Ich habe von Bismarck leider noch nichts gelesen, außer vielleicht die Redaktion dieser Emser Depesche. Insofern kann ich mich dem nicht anschließen oder kann ich das nicht zurückweisen. wobei ich sagen muss, Friedel steht auf der Leseliste weiter und liegt am Nachttisch, aber Bismarck nicht, noch nicht. Nun, Bismarck ist der praktische Verstand. Und im Grunde genommen ist ja auch Philosophie nicht allein theoretisch, akademisch, sondern Philosophie ist vor allem und insbesondere das Praktische. Und wir müssen anerkennen können, oder es zumindest in Betracht ziehen, dass Menschen, die nie ein Wort über Philosophie verlieren, die nie ein Wort zur Philosophie schreiben, zu ihrer eigenen Motivation, die sie in irgendeiner Weise transzendental, metaphysisch oder eschatologisch auswälzen, dass diese Menschen trotzdem Philosophie treiben, aber eben praktische Philosophie, eine praktische Vernunft besitzen und deswegen das Recht, zumindest bei Friedel genießen, Philosoph genannt zu werden. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen hat diesmal Joachim Losehand. Die nächste Folge können Sie Donnerstag, den 11. April 2013, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.